Das letzte Zitat stammt von einem engen Gefährten Cosinas, der zugleich Chef Friedrich Karl Bickers war und horribile dictu, der Amtsvorgänger eines der beiden Autoren dieses Buchs, Hans Hahne. 1875 bis 1935 gründete gemeinsam mit Cosina 1909 die Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte. 1912 wurde er Direktor des Provinzialmuseums in Halle, das ab 1922 Landesanstalt für Vorgeschichte und ab 1934 Landesanstalt für Volkheitskunde hieß. Hahnes Traum war, Vorgeschichte mit Volks- und Rassenkunde zur Volkheitskunde zu verschmelzen. Volkheit ist für ihn die Kindheit eines Volkes und das Museum wird damit zur völkischen Erziehungsanstalt. Es sind ja ewige Werte, die aus der Vorzeitüberlieferung unserer Artung in unsere Gegenwart und Zukunft einfließen wollen. Als alter Nationalsozialist und offener Antisemit wurde er im November 1933 Rektor der Martin-Luther-Universität Halle. Ein Jahr später erleidet er einen Schlaganfall und stirbt Anfang 1935. Werfen wir einen kurzen Blick auf Hahnes ideologisches Gebäude, um zu verstehen, warum seine Schüler den Fund aus Bad Dürrenberg zu dessen Untermauerung missbrauchen werden. Hahne kehrte die These, dass die Indogermanen aus der Mitte Asiens stammen, um. Die dortigen Arier seien indogermanische Auswanderer aus Europa. Der Ausgangspunkt der nordischen Rasse sei zwischen Rhein und Dnieper, Ostsee und Donau zu suchen. Hier fänden sich bis heute die Erbzeichen der Nordrasse, großblond, hellhäutig, hell bis blauäugig. In Hahnes Buch »Das vorgeschichtliche Europa« heißt es unmissverständlich, breiter Heimatuntergrund und heimische Hochzucht sind der gezüchtesten, edelsten Völker natürliche, zoologische Grundlage.